Einsicht. Eine übertriebene Genauigkeit würde die Dinge eines Menschen nicht besser machen können. Gestaltung. Quadratische Proportionen. Unter einer Betrachtung der quadratischen Proportionen versteht Schneider eine Ausrichtung der körperlichen Kräfte eines Menschen entsprechend jenen inneren Beziehungen eines Quadrates. Das hat er selbst während mancher Phasen der Meditation so geübt.